Erstes Jericho hatte seine Tore geschlossen. Niemand konnte hinein oder herausgehen. Zweiter Gott sprach zu Josua: Ich gebe dir Jericho. Du bekommst den König und seine Soldaten. Dritter: Alle Soldaten sollen einmal um die Stadt gehen. Das macht ihr 6 Tage lang. Vierten: 7 Priester tragen 7 Hörner vor der Lade. Am 7. Tag geht ihr 7-mal um die Stadt. Die Priester blasen dann die Hörner. Fünfter: Wenn die Hörner blasen, soll das Volk laut schreien. Dann fällt die Stadtmauer ein. Jeder kann dann in die Stadt gehen. Sechster: Josua rief die Priester. Er sagte: Tragt die Lade Gottes. 7 Priester tragen 7 Hörner vor der Lade. Siebter: Dann sagte er zum Volk: Geht um die Stadt. Die Soldaten gehen vor der Lade Gottes. Achter: Josua gab den Befehl. Die 7 Priester gingen vor Gott. Sie trugen Hörner und bliesen sie. Die Lade Gottes folgte ihnen. Neunter: Die Soldaten gingen vor den Priestern. Die Priester bliesen die Hörner. Das Volk ging hinter der Lade. Sie bliesen auch die Hörner. Zehnter: Josua sagte zum Volk: Macht keinen Lärm. Sprecht kein Wort. Wartet, bis ich sage: Schreit. Dann sollt ihr schreien. Elfter: Er ließ die Lade Gottes 1-mal um die Stadt tragen. Dann gingen sie zurück ins Lager. Sie blieben die Nacht dort. Zwölfter: Josua stand früh auf. Die Priester nahmen die Lade Gottes. 13. Die 7 Priester trugen Hörner vor der Lade. Sie bliesen die Hörner beim Gehen. Die Soldaten gingen vor ihnen. Das Volk ging hinter der Lade Gottes. 14. Am 2. Tag gingen sie auch 1-mal um die Stadt. Dann gingen sie zurück ins Lager. Das machten sie 6 Tage lang. 15. Am 7. Tag standen sie früh auf. Sie gingen 7-mal um die Stadt, wie es geplant war. 16. Beim 7. Mal bliesen die Priester die Hörner. Josua sagte zum Volk: Schreit. Gott hat euch die Stadt gegeben. 17. Die Stadt und alles darin gehört Gott. Nur Rahab und ihre Familie sollen leben. Sie hat unsere Spione versteckt. 18. Nehmt nichts von dem, was Gott gehört. Sonst bringt ihr Unglück über Israel. 19. Alles Silber und Gold gehört Gott. Alle Dinge aus Bronze und Eisen gehören auch Gott. Sie kommen in Gottes Schatzkammer. 20. Das Volk schrie und die Priester bliesen die Hörner. Die Mauer fiel ein. Das Volk ging in die Stadt. Sie nahmen die Stadt ein. 21. Sie töteten alle in der Stadt mit dem Schwert. Männer, Frauen, Kinder, alte Leute. Auch Rinder, Schafe und Esel. 22. Josua sagte zu den 2 Spionen: Geht zu Rahab. Bringt sie und ihre Familie heraus. Das habt ihr versprochen. 23. Die jungen Spione gingen. Sie brachten Rahab und ihre Familie heraus. Sie brachten sie außerhalb des Lagers von Israel. 24. Sie verbrannten die Stadt und alles darin. Silber, Gold und Metallgeräte brachten sie in Gottes Schatzkammer. 25. Josua ließ Rahab und ihre Familie leben. Sie wohnten bei den Israeliten. Sie hatte die Spione versteckt. 26. Josua sprach einen Fluch aus. Wer Jericho wieder aufbaut, ist verflucht. Er verliert seinen ersten Sohn. Er verliert seinen jüngsten Sohn. 27. Gott war mit Josua. Sein Name wurde im ganzen Land bekannt.